Impulslogbuch. Geschrieben von Alexander Fuchs, gesprochen von Marvin Heidenstedt. Kapitel 3. Die Flucht. Ich zeige Dief das Armband. Lass uns verschwinden. Ich ziehe meinen Gürtel aus der Schlafkammer und schnalle ihn um. Meine Scanbrille setze ich direkt auf. Dief ist schon in voller Ausrüstung. Ich sehe ihm direkt in die Augen. Er nickte kurz. Ich lege mir das P1-Armband an und wir schauen uns das hohe Fenster an. Der Pfeil auf dem Armband zeigt direkt in diese Richtung. Ein Schlag mit meiner mechanischen Faust durch das Glas. Die Sonne blendet uns eine Sekunde, bis sich die Brille darauf eingestellt hat. Dief macht die Scherben mit seinem Arm weg. Ich höre Stimmen. Mit einem Satz bin ich an der Tür und schaue auf den Gang. Durch die durchsichtigen Scheibentür kann ich drei Gestalten erkennen. Reine Routineprüfung, tuschelt einer der Männer. Raus, rufe ich zu Dief, der schon im Fenster steht. Es wird hektisch. Ich springe auf den Sims. Fuck! 53. Stock. Und ein winziger Vorsprung. Dief hat seinen Arm in der Wand versenkt, um nicht abzustürzen. Die Sonne blendet mich. Nur wenige größere Gebäude werfen bedrohlichen Schatten auf den hässlichen Gebäudeklotz des Erholungsheims. Das Hauptquartier von Hause Guhum war in der Ferne zu sehen. Es war eines der größten Gebäude mit einer großen Glasfläche. Die Guhum-Labore waren unter der Erde, erinnerte ich mich. Einige Stockwerke unter uns flitzt ein Transporter über die Luftstraße. Das helle Gelb der Markierung scheint bis zu uns hoch. Das Dach da, sagt Dief und zeigt auf das gut 5 Mannlängen entfernte Gebäude. Benutze den Arm. Was? Den Arm? Dief zeigt auf meinen rechten Arm. Denk nach. Wie komme ich darüber? Mir will keine Funktion einfallen, die mich retten könnte. Das P1-Band fängt an hektisch zu piepsen und das rote Display zählt die letzten 15 Ticks. Ich merke, wie Panik in mir hochsteigt. Die Daten meiner Scanbrille weisen mich auf eine baldige Ohnmacht hin, während sich die Tür zum Schlafraum öffnet. Dief hakt mich an seinem Anzug ein und zielt mit seinem Arm auf das Dach. Seine Hand schießt quer über den Abgrund, schlägt in die Betonmauer ein und krallt sich fest. Mir schwinden die Kräfte, mein Herzschlag schien zu stoppen. Dief zieht uns mit seinem Arm über den Abgrund. Meine Sicht wird dunkel. Ich versuche die Warnmeldung im Display zu ignorieren und schaue zurück zu dem Vorsprung. Ein Cyborg mit großer runder Optik steht dort und zielt mit einem großen Laser auf uns. Ich habe nur wenige Sekunden, um zu entscheiden, wie ich den Restspeicher meiner Energie einsetze.